So, hallo und willkommen zum Loki Podcast. Wir machen heute die nunmehr vierte Folge. Ist alles wie gehabt. Ein Thema, drei Alben, keine Experimente. Und dazu an meiner Seite sind zwei alte Hasen. Kann man ja. Schon fast sagen, David. Hallo. Und Johannes. Jo. Und als Thema für diese Folge haben wir uns Neo-R&B bzw. Alternative-R&B ausgesucht. Mhm. Also so die ganzen neuen, jungen, dynamischen R&B-Künstler, die seit circa 2010 ins Rampenlicht getreten sind. Wir reden von Frank Ocean, The Weeknd, diese Kragenweite quasi. Und damit quasi das schon fast totgeglaubte Genre, wenn man das so sagen kann, R&B, wieder interessanter gemacht und auf jeden Fall verändert haben. Mhm. Aber vielleicht, bevor wir darauf näher eingehen, ich meine, wenn das jetzt so der neue R&B ist, was ist überhaupt der alte? Also ich meine, meine erste Assoziation wäre da quasi so diese ganzen unausweichlichen Pop-Hits in den 2000ern. Der Thong-Song. Genau. Ah nee, das war noch früher, glaube ich. Egal. Ja, aber es ist ja auch R&B und ich meine, das ist halt irgendwie so das, was einem in den Sinn kommt. So irgendwie irgendwelche Pop-Banger, die auf der Black-Music-Party in irgendwelchen Assi-Discos laufen. So. No diggity. Sei es jetzt irgendwie von Usher oder im Radio, okay, irgendwelche Balladen von Beyoncé. Das so. Aber ich meine, vielleicht sieht das bei euch anders aus. Was sind so eure Assoziationen mit R&B, wenn man jetzt mal so vor dieser neuen Welle 2010 guckt? Usher kommt ganz gut hin. Usher fand ja Yeah selber total scheiße und wurde dann irgendwie dazu gedrängt, den zu veröffentlichen. Und er ist ja auch total scheiße, dieser Song. Mhm. Und ich fand das davor total schrecklich. Neo, ich muss an Neo denken, an so rückwärts tanzende, so moonwalkende Dudes mit so Rosen im Mund und es klang alles sehr irgendwie oberflächlich und schlecht produziert, aber gleichzeitig auch super glatt und professionell auf irgendeiner Ebene. Und diese Dudes, diese R&B-Dudes, habe ich immer wahrgenommen als so Dienstleister, als so für Leute, Hooks, die sich eigentlich überhaupt nicht ausleben, genau, sondern so Hooks sind oder so ein, vielleicht auch so Akon, obwohl man sagen muss, dass Akon schon ein bisschen Persönlichkeit auch hatte und auch ja viel in diesem Hip-Hop-Kontext stattgefunden hat, aber dass die eigentlich nur irgendwie die Stimme sind, die jetzt gerade verkörpern, zum Beispiel, dass irgendein Song gemacht wird über das Vermissen von irgendwem und dann halten sie halt her dafür, dass sie jetzt einmal dieses Thema runter erzählen und in seinen, wie soll man sagen, in seinen oberflächlichsten Bildern mit der cheesigsten Melodie zusammengeführt wird. Und es war auf keiner Ebene interessant. Es war musikalisch nicht interessant. Es war meistens sehr sauber gesungen, aber es war auch nicht irgendwie interessant. Es war jetzt nicht schräg oder kreativ gesungen und es war textlich und thematisch eben absolut austauschbar und normal. Und für mich war das damals so Fließbandmusik für 14-jährige Mädchen. Ist das nicht immer noch so? Nee, ich bin nicht 14. Ach so, und aber ein Mädchen. Nein, ich identifiziere, Geschlecht hat keine biologische Basis, okay? Ja, okay. Joke. Naja, also ich denke einfach, dass man schon festhalten muss, dass R&B seit 2010 mehr so im Indie-Bereich stattgefunden hat, von Kritikern mehr beachtet wurde und was meine persönliche Perspektive ist, so einfach interessanter wurde und eben nicht mehr so deckungsgleich mit Mainstream-Pop war, weil das scheint ja so zu sein, dass es halt vorher schon so war, dass R&B halt Mainstream war und R&B-Artists, Popstars teilweise so im schlechtesten Sinne waren, weil sie halt vielleicht für eine sehr breite Zielgruppe ansprechend sind. Ja. Schwarz wie weiß, jung, alt und dann halt daraus so Pflichten für sie entstehen. Ja, du musst irgendwie clubtauglich sein, du musst ins Fitnessstudio gehen, du musst irgendwie Videos schießen, die dem Ganzen irgendwie, dem ganzen Bild entsprechen und so. Und ja, das hat weder der Musik noch dem Image der Künstler und vermutlich den Künstlern selbst irgendwie jetzt außer finanziell natürlich gut getan. Aber so ganz das Wahre war es nicht, interessant war es auch nicht, in meinen Augen. Also jetzt dieser R&B so um die Jahrtausendwende oder was? Genau. Okay. Und ich meine, irgendwie ist es auch geblieben. Also ich glaube, du kannst auch heute noch auf irgendwelche R&B-Partys gehen, wo immer noch Usher läuft. Ja. Oder wo generell vermutlich genau die gleiche Playlist läuft wie 2005 oder so. Aber das muss wirklich nichts aussagen über über die Qualität der Musik in meinen Augen. Gibt so diesen einen, Chris Brown ist noch am Start. Chris Brown war, glaube ich, damals war schon am Start und heutzutage hat er sich immer noch da reingeschleppt. Okay, er ist jetzt nicht die größte Nummer zum heutigen Zeitpunkt, aber irgendwie hat er sich gerettet und zwar relativ erfolgreich, ohne seinen Stil zu ändern. Mhm. Ja, also es hat immer noch so einen gewissen Appeal, denke ich, so, was halt wirklich so in Partys für die weniger bedarften Musikhörer betrifft. Ja. Oder Chris Brown kannst du auch an jeder Highschool-Prom oder so vermutlich immer noch laufen lassen. Aber ich möchte noch mal einmal kurz, sorry, dass ich hier reingrätsche, aber ich möchte noch einmal noch was zu den 14-jährigen Mädchen. Also das stimmt natürlich, das ist es auch immer noch. Und es gibt natürlich unglaublich viele Mädchen, die The Weeknd hören. Aber das ist nicht mehr ausschließlich so. Also da ist auch noch was, wenn man genauer hinhört, da ist was eben in der Produktion und von mir aus den Texten und den Themen. Und gerade bei Frank Ocean, bei Frank Ocean kann man auch wirklich mal hinhören und da passiert ein bisschen mehr. Aber es ist natürlich auch mittlerweile so ein bisschen der neue Mainstream. Ja, es ist auch eine neue Art von Pop und es verkauft sich sehr stark. Und es sind Werbeclips von großen Autoherstellern. Ja. Ja, aber wie David sagt, also ich denke, dass das Ganze immer noch poppig ist, wird ihm jetzt keiner absprechen, aber es findet mittlerweile halt, es ist so für beide oder für verschiedene Geschmäcker vielleicht interessant. Also es findet im Mainstream statt, aber es hat eben noch mehr, was es auch für alternativere Musikhörer irgendwie was zu bieten hat. Aber Frank Ocean war eigentlich auch ein interessanter Punkt, wo wir hier schon über R&B reden, weil Frank Ocean ja einer von den Künstlern ist, der zum Beispiel gesagt hat, dass er mit dem Begriff R&B sich nicht so anfreunden kann, weil er das eigentlich nicht sein Selbstverständnis ist. Und wenn wir uns den Begriff angucken, war das halt immer eigentlich so ein bisschen so der Regenschirm für jegliche afroamerikanische Popmusik. Also jetzt R&B fängt an in den 40er Jahren, so quasi so bei den Rhythm and Blues von Rock'n'Roll. Genau, ja. Und ist seither eigentlich auch immer präsent geblieben, in den 60ern dann so als Sammelbegriff für Soul und Funk. Und wenn ein Begriff halt so weit gefasst ist, läuft man natürlich irgendwie Gefahr, dass er dann komplett bedeutungsleer wird irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So was ich mir so denke, ist, dass das R&B eigentlich ganz gut so ab den 80er Jahren als Begriff passt, weil dort dann mit Leuten wie Michael Jackson du einfach diese Fusion hattest von afroamerikanischen Elementen und aber eben auch so klarer kommerzieller weißer Popmusik und Rock hattest. Und das vielleicht so ein bisschen das Vereinende oder die Gemeinsamkeit ist von R&B-Musik. Zusätzlich kommt in den Mix dann natürlich noch Hip-Hop in den 90er Jahren und das fasst dann schon ziemlich gut zusammen, was wir heute haben. Also du hast Soul, Pop, aber eben auch immer noch mit so einem Hip-Hop-Feel. Alles ist relativ langsam, niedrige BPM-Zahlen und das ist im Endeffekt halt nicht die trennschärfste Bezeichnung, aber schon was, was man irgendwie ausmachen kann. Und vor allem nichts, also in meinen Augen kein inhaltsleerer Begriff, sodass es jetzt irgendwie rassistisch wäre, dass ich sage, nur weil jemand, nur weil ein Sänger schwarz ist, macht der R&B oder so. Das sehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Nicht zuletzt, weil es halt natürlich auch einfach viele weiße Künstler gibt, wo ich ganz klare Einflüsse oder einen ganz klaren R&B-Sound höre. Ja, also gerade halt auch in letzter Zeit die so mit der Neo-R&B-Welle mitgeschwommen sind. Ja, irgendwie James Blake, Jamie Woon, How to Dress Well und Jesse Lanza, um Beispiele zu nennen, einfach. Da würde ich schon ganz klar sagen, du kannst raushören, was R&B, was, also dass du irgendwie so soulige und Hip-Hop-Elemente hast. Und von daher ist es für mich irgendwie ein Genre, über das man reden kann. Und das jetzt, wie gesagt, seit 2010 einen coolen Twist oder frischen Wind reinbekommen hat, der das Ganze so ein bisschen oder auch interessant macht, darüber zu reden. Ich habe früher ja vor allem Musik hören angefangen mit vor allem mit Hip-Hop und so in Ende der 90er, Mitte Ende der 90er. Und wenn man sich mal R&B aus den 90ern anhört, ist es voll oft so, gerade so Anfang der 90er, dass du dann irgendwie so krasse Boom-Bap-Beats hast, so weil das so der Hip-Hop-Einfluss war und dann singt dann einer drüber. Das ist manchmal ganz, ganz nice eigentlich so. So oldschool R&B kann ganz cool sein. Gibt auch richtig viel Mist natürlich oder so. Aber ich habe mir jetzt eben eingefallen, die erste CD, die ich mir jemals selbst gekauft habe, das erste Album war ein R&B-Album, ist mir gerade eingefallen. Es war nämlich von. Es war von Ginuwine, das Album The Bachelor. Und der Titel ist auf jeden Fall 90er Jahre R&B übelst. Pur. Übelst. Die Lead-Single kennt ihr auch, Pony von Ginuwine, oder? If you wanna ride my pony. Produziert von Timbaland, komplettes Album. Geil. Mitgeschrieben von Missy Elliott und so. Also das Album ist halt auch so ein dunkles Cover und so, ziemlich düsterer Sound und so. Und ich habe es mir neulich nochmal angehört. Ich finde es immer noch eigentlich ganz geil. Muss ich sagen, so richtig heftige Beats und gut, singt dann halt auch gar nicht mal so schlecht. Auch so ein Prince-Cover drauf. Ich fand es echt... Es gibt Schlimmeres für erste CDs. Ja. Ich hatte so eine ähnliche Erfahrung. Ich glaube, eine meiner ersten CDs war nämlich die Black Eyed Peas Platte. Die erste, ich bringe immer durcheinander, die Elefunk und Monkey Business. Ich glaube, wenn ich jetzt was Falsches sage. Mhm. Es war auf jeden Fall eine meiner ersten CDs und die erste fand ich echt cool und dann sind sie ja so krass abgedriftet und Will.i.am als das böse Hirn hinter dieser Scheiße, die da passiert ist. Kennt ihr eigentlich diese Story, dass er so Tyler, zu Tyler the Creator gesagt hat, Tyler sollte sich so mehr anpassen und muss mehr machen, was die Leute lieben und den Leuten verkaufen, was sie wollen und so. Und dann hat Tyler gesagt, ja, nee, fick dich und so. Das fand ich auf jeden Fall ganz schön und bei Black Eyed Peas, finde ich, kann man ganz gut sehen, diese Transformation, wie man in die Scheiße gehen kann, auch wenn ich Leute kenne, die auch diese ersten Sachen nicht so gut fanden, aber ich fand es sehr cool. Ich fand, es war so sehr so jammige Musik von Leuten, die gute Musik machen und singen und das war in dieser Linie, gab es da auch schon diese Synergie von Hip-Hop und von Rap und Gesang, Hip-Hop-artigen Beats, die es auch heute ganz viel gibt. Ja gut, die waren eigentlich vorher eine reine Hip-Hop-Band, ne? So, die haben zwei Alben gemacht, so noch in den 90ern, wo sie halt so auch DJ Premier Beats hatten so und wo alle sie auch cool fanden und dann hat es alle irgendwie ziemlich vom Hocker gehauen, dass die dann mal mit so einem Justin Timberlake-Feature ankamen und dann waren sie wack. Und kam ja auch Fergie irgendwann, ne? Das muss man sagen, das war auch wahrscheinlich auch ein Einfluss, obwohl Fergie wahrscheinlich auch dazugeholt wurde, damit man eine bestimmte Art von Musik machen kann. Der Will.i.am, der hat mal ein Producer-Album gemacht, 2001 oder 2 rum, für so eine Producer-Album-Serie, wo auch Pete Rock und Jay Dilla und Marley Marl und so Alben geproduziert haben. Und so Instrumentals oder auch Songs mit anderen Rappern. Das ist eigentlich ein ganz geiles Album. Also es, wenn man sich das anhört, ist ein Weltenunterschied zu diesem Pop-Scheiß, den er da irgendwann dann rausgeholt hat. Okay. Aber ich meine, irgendwie so ein gewisser Appeal scheint ja auch da schon da gewesen zu sein. Und ich weiß nicht, ich habe mir einfach überlegt, es ist schon ein Vorteil, also oder es kann eine sehr interessante Fusion sein, so zwischen Hip-Hop und Gesang einfach. Ja. Glaube, wenn man das mal auf diesen Kern runterbricht, weil du halt geringeres Tempo hast und dem Sänger dadurch Freiheiten gibst, weil in langsamerem Tempo kannst du halt irgendwie mehr Nuancen, mehr Timing-Wechsel irgendwie reinbringen, was mehr einfach Möglichkeiten, deinen persönlichen Stil reinzubringen. Und was auch so ein R&B-Ding ist, ist für mich halt so der, man könnte schon sagen, so Flow des Sängers, so auch in den Strophen. Ja, wenn ich so an den typischen Radiosong denke, ist die Strophe halt mehr so da, um Zeit zu killen. Genau. Um dich runterzubringen zwischen den zwei großen Hooks. Während es bei R&B tatsächlich so ist, dass die Strophen teilweise recht interessant sind, weil da einfach mehr gemacht wird. Daraus resultieren, dass die Sänger mehr Freiheiten haben. Also das ist halt so eine generelle Stärke, finde ich. Frage ist, wie man es umsetzt und ob man in langsamem Tempo darüber singt, dass man jetzt im Club den Champagner trinkt oder interessantere Themen. Ja, das war häufig so, ne? Dass diese eine Hookline, die hat dann immer sehr gut funktioniert und dann musste darum ein Song noch geschrieben werden. Und vielleicht kommt daher auch die Diffusion mit Hip-Hop, dass Rapper generell ungerne Hooks machen und einfach irgendwelche Sachen erzählen wollen oder cool rappen wollen und Hooks so catchy sein müssen. Und da sind andere Sachen wichtig. Erzähl mal, Johannes, ich wollte danach noch eine coole Anekdote erzählen. Ich wollte wissen, welche Fusion, was meint ihr denn jetzt konkret? Wo glaubt ihr denn, ist jetzt diese Mischung drin, Hip-Hop und R&B? Ist das jetzt dieser moderne R&B, den ihr meint? Ist das, führt ihr das auf einzig diesen Hip-Hop-Einfluss zurück? Weil ich würde sagen, da sind halt auch viele andere Einflüsse. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das hätte ich halt gesagt, wäre so die, vielleicht so ein generelles Charakteristikum bei R&B. Und wie gesagt, die Frage ist halt, wie man es umsetzt. Aber generell sehe ich halt den Reiz daran. So, dass du halt einfach Gesang mit Hip-Hop viel niedrigem Tempo und irgendwie so einen Vibe hat, der Soul und Rap oder Hip-Hop meinetwegen vereint so ein bisschen. Mhm. Und das gab's auch schon in den 90ern, wie du ja gesagt hast. So. Das ist jetzt nicht die Innovation, die irgendwie The Weeknd reingebracht hätte oder so. Sondern halt mehr so vielleicht, wie gesagt, so eins der Alleinstellungsmerkmale von R&B generell. Es ist auch schwierig, so das niederzupinnen, was genau diese neuen R&B-Künstler so großartig anders machen. Aber ich finde, wenn man sich anhört, Novocaine zum Beispiel von Frank Ocean, da hatte ich das, glaube ich, zum ersten Mal, dieses Gefühl, dass sich da jetzt gerade was dreht, auch wegen der Musik und wegen der, auch diese Hip-Hop-Attitüde, eine gewisse Persönlichkeit in den Text reinzustecken. Das kannte ich davor nicht. Ich kannte davor diese R&B-Musik eher als irgendein Sänger, also auch als irgendwen, den du austauschen kannst. Also ich war früher so, ich blick nicht so ganz den Unterschied dann auch zu Soul-Musik teilweise, muss ich sagen, das hat der Jill auch angesprochen. Also ich, früher so Ende der 90er waren ja viele, gab es ja so einen Neo-Soul-Boom auch irgendwie, da hat ja auch D'Angelo so ein wegweisendes Album rausgebracht mit Voodoo und Erykah Badu war am Start und Jill Scott und tausend andere, die noch auf fast jedem Song von Kanye West heute gefeatured sind, haben da so ihren Startpunkt und das war so damals gefeiert worden als die Renaissance des Soul und R&B und so. Und was allerdings so sich total anders anhörte als diese komische Clubmucke, die ihr vorhin so angesprochen hattet, als das Mahnmal für kaputtes R&B irgendwie. Weil du meintest, ja, du hast Frank Ocean gehört und da war dir bewusst so, zum ersten Mal hast du da gemerkt, dass sich da was ändert von diesem belanglosen Club zu irgendwie was mit Botschaft oder Message oder irgendwie mit tieferem, mit mehr Anspruch. Und wenn du so willst, gab es da aber vorher eben auch um die Jahrtausendwende eben Leute, die schwarze Musik gemacht haben, Soul-Musik, R&B, was auch immer, die aber auch schon halt Anspruch da drin hatten. Wenn du ein Erykah Badu-Album anhörst, ist es was anderes, als wenn du ein Drew Hill-Album anhörst oder so. Ja. Oder ein Mariah Carey-Album. Ja, klar, das stimmt. Oder D'Angelo oder so, ja. Das hat auch auf seine Art die Musik revolutioniert. Jetzt ist es vielleicht übertrieben, aber ich meine, das waren schon auch Alben und Künstler, die sehr, sehr extrem gefeiert worden sind. In dem Sinne ist dann auch sowas wie Frank Ocean gar keine Rückbesinnung, sondern einfach irgendwas nochmal was anderes. Aber ich denke mir, dass er das schon kennt, diese Dinger, die D'Angelo und Erykah Badu wird er schon kennen. Und ich wette, wenn man ihn fragt, würde er sagen, ja, super Leute, da habe ich mega Respekt vor und das ist auch eine Inspiration für mich, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber das ist ja überhaupt nicht das Gleiche, also es ist ja eine ganz andere Musik. Ich sehe da tatsächlich auch Unterschiede, gerade was so die Produktion betrifft und so. Mhm. Also, ich meine, die These ist nicht, dass alles, was R&B gelabelt wurde, vor 2010 irgendwie aus der Hölle kam oder so. Ich meine, wir reden hier sogar über Michael Jackson. Michael Jackson war R&B so. Mhm. Ja, es gab auch vorher schon coole R&B-Musik, es gab auch vorher schon düsterere R&B-Musik, wo es nicht nur ums nicht nur Baby-Making-Music. Aber was vielleicht auch einfach jetzt meine Laienmeinung ist, war das jetzt nicht so präsent in den 2000ern. Und außerdem hat, wie David halt gesagt hat, diese neue Welle um The Weeknd, Frank Ocean und so weiter, doch nochmal einfach einen anderen Sound reingebracht, okay. Der sich unterscheidet von den vorherigen Sachen und ich denke, die können halt koexistieren. So. Ja, es sagt keiner, dass das jetzt irgendwie die D'Angelo furchtbar wäre oder so. Yeah. Aber ich denke, gerade auch zu dem Zeitpunkt, als The Weeknd und so kam, waren sie definitiv ein positiver Einfluss, weil das, was zumindest so in meiner Wahrnehmung da vorher war, überhaupt nicht interessant war oder so. Und R&B dann plötzlich so das Genre schlechthin war, also zumindest für kurze Zeit, im Indie-Bereich. Und ja, vielleicht fangen wir dann auch direkt damit an, dass das erste Album, was wir so exemplarisch rausgreifen wollen, zu besprechen. David hat gerade schon Frank Ocean's Novocaine, also von Nostalgia Ultra, als so seinen persönlichen Wendepunkt genannt und ein Album, Mixtape, was kurz danach kam und einen ähnlichen Effekt hatte für viele, denke ich, ist House of Balloons von The Weeknd. Mm. Ich habe das zu der Zeit sehr gefeiert und finde halt auch einfach, dass es zu der Zeit so einen krassen Vibe hatte. Ich denke, ich bin da ich sehe das ähnlich wie David, dass es zu der Zeit einfach so man das Gefühl hatte, dass da was Cooles, Neues passiert in diesem Genre. Wie gesagt, so Ende 2010 kann man, denke ich, sagen, fing es vielleicht an, da hat so The Weeknd seine ersten Tracks auf YouTube gehauen. Im Januar kam dann Nostalgia Ultra raus von Frank Ocean und kurz danach im März kam The Weeknd raus mit seinem ersten Mixtape. Und man hatte im Grunde das Gefühl, dass so jede Woche irgendwie was Cooles Neues passierte, neuer Free Track. Neues Album von irgendwem. The Weeknd hat ja dann auch im Verlauf des Jahres noch zwei EPs. Noch zwei weitere Releases gemacht. Thursday und Echoes of Silence. Aber vor allem halt wirklich so, würde ich tatsächlich diese beiden ersten Releases von Frank Ocean und The Weeknd rausgreifen, weil die einfach eingeschlagen sind und tatsächlich diese, ja, diese, dieses Neue, so eine Aura um sich hatten. Das ist irgendwie diese, einfach so eine gewisse Krassheit. Ach, fandst du die anderen beiden EPs nicht mal gut? Doch, ich habe sie zu der Zeit gefeiert, gar keine Frage. Aber es hat sich halt so eingefügt, so in dieses generelle Genre. Ich habe dann auch, viel anderes gefeiert. Das war halt so das Ding, was auch viele andere junge Künstler vermutlich beeinflusst hat. Jenny Aiko zum Beispiel war cool zu der Zeit. Aber House of Balloons ist so das Mixtape, was haften geblieben ist. Und ja, man muss dazu sagen allerdings, dass The Weeknd von damals irgendwie ganz anders ist als der, den man heute so als internationalen Popstar kennt. Auch wenn er schon sehr früh natürlich diese riesen Aufmerksamkeit hatte, muss ich sagen, dass ich tatsächlich nach seinen ersten drei Mixtapes, die er dann 2012 als The Trilogy remastered und neu veröffentlicht wurden, danach wirklich habe ich sehr schnell das Interesse daran verloren. So, weil es halt irgendwie. Er hat zwar zu Beginn quasi diese Welle losgetreten, er war einer der Pioniere, aber ist davon dann wirklich sehr stark in die Mainstream-Richtung abgedriftet und das hat seinem Sound nicht gut getan. Und auch ich persönlich kann jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ich alle seine weiteren Alben bis jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge gar nicht gehört habe. Ich habe das Interesse daran verloren, er hing dann mit Drake rum, wurde von Drake-Fans gefeiert und das hat so die Krassheit oder dieses, was es interessant macht, von vorher irgendwie so ein bisschen verloren. Er hing aber mit Drake auch schon rum, zumindest privat, 2010. Da gibt es so ein paar Gerüchte drüber, aber Drake hat irgendwie vor einer Woche gesagt, dass damals ihm Abel, The Weeknd, ihm House of Balloons gezeigt hat, privat, und Drake hat so sofort gesagt, so, boah, krass, und jetzt sagt er irgendwie, das ist eins seiner Top 10 Releases of all times. Aha. Ja, ganz, also ich meine, Drake ist verantwortlich dafür, dass The Weeknd bekannt wurde, ganz klar. Ja, ganz klar. Er hat die Songs über seine Social Media Kanäle verbreitet und so, ganz klar. Also so diese Rolle als Kurator oder was auch immer will ich Drake nicht absprechen, aber ich bin persönlich vielleicht auch einfach kein Drake-Fan, aber ich will jetzt auch nicht Drake die Schuhe für den Niedergang von The Weeknd. Das lag doch daran, wenn ich richtig informiert bin, dass er seinen Producer vergrault hat, der die Instrumentals gemacht hat. So habe ich das, mein Stand. Irgendwie haben sich gebieft so, und dann ist der abgehauen und seitdem hat er nur noch Kackbeats. Das stimmt, aber selbst auf House of Balloons sind nicht alle Tracks von dem Producer produziert. Also die Rede ist von Jeremy Rose, genau. Ja. Also er wurde zwar vergrault, aber ich denke nicht, dass er jetzt oder seine Abstinenz dafür verantwortlich ist, weil auch auf House of Balloons ist vieles von anderen Producern produziert. Zum Beispiel Elangelo oder Doc McKenzie, so alles so Leute, die da aus Toronto aus der Ecke kommen. Ich meine, ganz klar, Jeremy Rose ist quasi so der verkannte Held, der die ganze Soundästhetik entworfen hat. Aber The Weeknd hätte die Möglichkeiten gehabt, das weiter durchzuziehen, denke ich. Und vor allem halt auch da die beiden Folge-Releases, wie gesagt, Echoes of Silence und Thursday, ja auch stark sind und auch in einem ähnlichen Stil sind. Aha. Danach dann so die Major-Alben, da ging es dann bergab. Und ich meine, The Weeknd hat davon persönlich natürlich profitiert, ist heute halt Popstar mit allem, was dazu gehört. Der Sound hat gelitten in meinen Augen. Zum Album selbst, ich würde es einfach als düsteren R&B bezeichnen. Es hat halt nichts mit typischer Clubmusik gemeinsam eigentlich. Die Produktion orientiert sich stark einfach so an aktuellem Hip-Hop. Es sind also keine Boom-Bap-Beats oder irgendwas, sondern eher Synthesizer und so die Drum-Machine-Sounds der 80er. Und ja, damit hat er tatsächlich so eine neue Richtung im R&B-Bereich losgetreten. Vielleicht als allererstes gehen wir tatsächlich noch ein bisschen stärker ins Detail so auf die Produktion, weil ich sag mal so, während Frank Ocean quasi so wirklich das erste richtig krasse Release gemacht hat, hat er eins nicht gemacht, nämlich eine Template so für spätere Künstler und Producer gemacht, weil er viele so unkonventionelle Instrumentals gesungen hat und viele komische Samples und sowas drin hatte. Ja. Während man bei The Weeknd wirklich so bei House of Balloons das Gefühl hat, dass es ein Produktionsstil ist, der danach einfach geblieben ist und von vielen adaptiert wurde. Mhm. Weil er wirkungsvoll, aber gleichzeitig irgendwie nicht zu unkonventionell oder kompliziert wäre, sondern schon Sachen, die man auch am Laptop produzieren kann, einfach. Eure Gedanken dazu? Ich kenne mich nicht so aus in dieser Musikrichtung, deswegen kann ich nicht einschätzen, wie weit das irgendwie großen Einfluss hatte. Ja, ich habe auch oft die Songs gehört und nicht gewusst, dass die von ihm sind, weißt du? Irgendwo in der Bar oder einmal im Fernsehen, wie gesagt, als Hintergrundmucke oder so, wo ich jetzt nicht wusste, dass das daher kommt, habe ich es schon irgendwie mal so unbewusst dann nebenbei auch bestimmt auch mal wahrgenommen. Ob das jetzt Weeknd war oder ein anderer Künstler, kann ich schlecht sagen. Also ich finde, dass es absolut wegweisend ist, dieser Sound bis heute ist und dass er adaptiert wird. Und das halt zuerst, nachdem ich das erste Mal gehört habe, war es absolut einzigartig und dann ist es immer mehr vorgekommen und definitiv. Jetzt gibt es das auch noch, den The Weeknd Sound von damals eigentlich, obwohl The Weeknd selbst schon sich weiter bewegt hat zu ganz anderen Gefilden. Gibt es jetzt von diesem Jahr Künstler wie Black, der schreibt sich Six Leg, ist auch relativ bekannt, oder FKA Twigs ist ganz sicher auch hochgradig inspiriert davon. Generell definitiv, ja. Diese vollen Produktionen, die eben sehr viele Tiefen haben und diese spärlichen Höhen oder diese zum Beispiel so einzelne Klirrgeräusche mit sehr viel Delays drauf und dann in den Höhen sehr viel Platz für eine Kopfstimme. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt mein Keyboard auspacken würde und sowas, ja. Quasi so dann würden wir singen. Was für The Weeknd produzieren wollen würde, wäre die Grundrichtung eigentlich recht klar, aber eben, da er war der Erste, so. Oder beziehungsweise Jeremy Rose, der das Ganze halt, wie gesagt, konzipiert hat. Vor allem sehr prominent, finde ich, sind halt so diese Synth-Akkorde mit ganz tiefem Low-Pass-Filter. Ja, also so halt so dieses sehr dumpfe, was so im Hintergrund rumschwirrt, ja. den Cut-Off vom Filter so ganz tief runtergezogen. Was den Songs einfach so ein bisschen so dieses, ich will jetzt nicht sagen düstere, aber eben schon so ein bisschen dieses nicht glatte und nicht aufpolierte verleiht. Dazu, die Drums sind halt die Drums, die so seit 2010, 2011 so im Hip-Hop halt überall zu finden sind, halt wirklich so 80er Jahre, wie The Weeknd im einen Sound sagt, halt bring the 707 out, also ja. 707s und 808s werden tatsächlich ausgepackt. Dazu, wie David sagt, halt ein dreckiger, tiefer Bass mit viel Energie. Und darüber halt eben tatsächlich diese Details, irgendwie so kleinere Synth-Parts, hier auf House of Balloons sehr viele Gitarren-Sample, von Cocteau Twins wird gesampled, sowas, was eben noch so ein bisschen so die eine eigene Note reinbringt. Aber insgesamt einfach ein Sound, der zu der Zeit einfach sich wirklich krass angehört hat, in meinen Augen. Was Neues war. Oft kopiert mittlerweile, gar keine Frage. Aber wirklich, wirklich, wirklich cool. R&B mit, man könnte sagen, mit Ecke tatsächlich. Also, auch was den Aufbau der Songs angeht, muss man noch was sagen, dass die sind wirklich das Gegenteil von straff. Gerade absolut, ja. 7-Minuten-Songs, 8-Minuten-Songs. Ja, das Intro vielleicht, das wurde dann ja auch viel gespielt und ich glaube, das war eins der ersten, was so auf ganz großer Flur gehört wurde. High for This. Genau, ja. Was ja auch diese komischen, ich glaube, es sind, ich würde mal sagen, es sind Dubstep-Einflüsse drin hat in dem Bass, also dieser Bass, wo die Phasen variieren und was so ein bisschen wobbelt. Der ist sehr straff, der ist auch sehr klassisch vom Aufbau und danach hat man dann Songs, die sich verlieren und die nach 3 Minuten in irgendwelchen Sphären nur irgendwelche Delays spielen oder irgendwelche komplett gefilterten Stimmen. Anthony Fantano, ein sehr bekannter Internet-Reviewer, den wahrscheinlich die meisten kennen, der hat darüber gesagt, dass diese erste EP am schlechtesten produziert ist, weil die Songs sich so sehr verlieren, weil da keine Entwicklung mehr stattfindet. Und das ist Bullshit in meinen Augen. Ich glaube auch, dass es gewollt ist. Wie, was meint der keine Entwicklung, wenn du gerade sagst, oder ändert sich voll viel? Das check ich gerade nicht. Naja, dass sich die letzten 2 Drittel von einem Song nur in diesen Sphären bewegen. Ah ja. Man kommt nicht zurück zum Refrain, es gibt keinen Twist, es gibt keinen C-Part, es gibt keine Katharsis in dem Sinne. Mhm. Es ist einfach nur wie Schwimmen in dem Becken. Und irgendwann ist es halt vorbei. Mhm. Und er hat dann eben kritisiert, dass es nicht so gut produziert ist. Ja. Das war für ihn ein ganz klarer Indikator, weil es eben keine straffen Songs sind. Und es sind ganz klar keine straffen Songs. Es ist offen. Ja. Es ist diese Atmosphäre und diese Atmosphäre wird getragen und diese Atmosphäre trägt auch den Song, wenn einem das dann gefällt. Mhm. Ja, und trägt halt einfach zu dem generellen irgendwie recht ruhigen und behäbigen Vibe bei, so, weil die Songs haben alle so um die 80 BPM, sind tatsächlich eher ruhig und das ist halt vielleicht auch was man so von Musik, die ähnlich poppig oder vielleicht irgendwie ähnlich populär und erfolgreich ist, wie jetzt Weeknd, nicht gewohnt. Aber ich finde es hier wirklich fast schon wieder erfrischend. Oder fand es zumindest zu der Zeit so. Großer Favorit für mich wirklich halt dieser Doppelsong quasi, House of Balloons / Glass Table Girls. Mhm. Fast 7 Minuten lang, in der Mitte halt dieser coole Switch. Aber durchgehend unterhaltsam und eben vor allem einfach durchgehend atmosphärisch und das bringt The Weeknd halt rein. Und ja. Ich finde am krassesten, glaube ich. Sehe ich den Kritikpunkt nicht. Ich glaube, ich finde Wicked Games am krassesten. Wicked Games ist auch so ein relativ straffer Song. I left my girl back home. I don't love her no more. And she'll never fucking. Als ich den damals gehört habe, da dachte ich, oh, wie so allein textlich, wie eiskalt das ist. Das fand ich richtig cool, diese harmonische Musik und dazu diese. Meinst du die Performance? Genau, die harmonische Performance und das Instrumental und dazu die textlichen Boshaftigkeiten und es geht immer um Untreue und es geht darum, wie man seinen Partner, der einen vielleicht betrogen hat, wie man ihn jetzt am besten wie man ihn am besten verletzen kann oder dass er gehst in einen Stripclub oder in einen Puff und sagst, ich habe meine Freundin zu Hause sitzen lassen, weil ich sie nicht mehr liebe und jetzt geht's ab und so und jetzt wird das Bankkonto geleert. Ja, das ist tatsächlich so das, was Abel Tesfaye reinbringt als Künstler. Also einerseits ist er ein krasser Sänger, ganz klar. Aber er schreibt ja auch die Texte selbst oder hat er zumindest zu diesem Zeitpunkt immer gemacht. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass er nur irgendwie von seinen Producern abhing. Sondern ich meine, er war zu der Zeit 20 und hat eben Texte geschrieben, die auch zu diesem düsteren Feel der Musik einfach beitragen. Und die für einen 20-Jährigen einfach wirklich sehr smart und kalt und irgendwie emotionslos klingen, was irgendwie was Cooles hat. Und ja, also es fügt sich einfach nahtlos und passend ein in meinen Augen. Ja, dass es eben auch inhaltlich so abgeht, so, das ist auch ihm zu verdanken. Und das kannte ich davor auch nicht. Und ich finde, das ist jetzt heutzutage auch so eine Symbiose, die man sehr viel hört. Dass textlich ja, es absolut hart zur Sache geht, aber mit einer sehr weichen Melodie. Und das scheint vielen Leuten auch zu gefallen. Es ist sicherlich so, ja. Und ich meine, ich muss dazu noch sagen, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, Jack Kerouac wäre und da irgendwie die lyrischsten Texte raushaut oder so, aber es ist einfach sehr stimmig gemacht. Es gibt für mich jetzt irgendwie keine wirklich schwachen Tracks oder Ausfälle oder wo er irgendwie textlich was total Bescheuertes sagt oder so. Sondern es transportiert einfach so alles diesen etwas kalten Flavor. Und das ist halt definitiv das, wofür man ihm so Respekt zollen muss in meinen Augen. Was meinst du damit mit diesen harten Themen? Gibt es da noch andere Beispiele für, außer jetzt dieses Wicked Games? Also würde mich nur mal interessieren, so inhaltlich geht es dann immer um Ex-Partner, die man irgendwie verscheißert oder worum geht's da? Ja, er hat teilweise wirklich ganz schöne Bilder. Also er hat diesen einen, ich glaube, das ist auf The Knowing, diese eine Szene, wo er sagt, I let you taste her, wo wahrscheinlich sie, also seine Freundin, ihm fremdgegangen ist und er ihr dann zurück fremdgegangen ist und dann sich, so interpretiere ich das, sich nicht gewaschen hat und sich dann einen Blowjob holt von seiner Freundin. Ach, okay. und solche ähnlichen Stories gibt es eine ganze Menge. Das Intro ist so ein bisschen doppeldeutig. Jetzt nur bei ihm heißt, oder auch bei anderen Künstlern und so wegen Einfluss und so weiter? Das sehe ich auch bei anderen Künstlern. Das sehe ich nicht nur bei ihm. Da würde ich auch sagen, dass er Drake und so. Genau, Drake macht das auch und ich finde auch ziemlich viel auch die Leute von Party Next Door oder dieser Typ, dieser More Water Dude, wie heißt er da nochmal, der diesen Tuesday-Song gemacht hat mit Drake. Ihr wisst, egal. Ich will nicht sagen, dass er das erfunden hat, weil auch Usher's Yeah, der richtige Edit von dem Song sagt ja auch, da sagt er auch, she's ready to blow und so, aber im Radio-Edit kommt dann, she's ready to go. Und es geht offensichtlich einfach um in den Club gehen, um irgendeine mitzunehmen. Und so lange mit ihr zu tanzen, bis sie Bock hat. Aber er hat es auf die Spitze getrieben und es geht auf seiner zweiten EP relativ viel um Kokain und dass Frauen was mit ihm haben, weil er Kokain provided. Aha. Und er das weiß und er da vollkommen okay mit ist. Okay. Böser Bube. Ja. Richtig böse. Ja, wobei ich dazu halt sagen würde, um vielleicht so Johannes Zweifel so ein bisschen zu adressieren. Das ist vielleicht gar nicht so welche sehr... Welche Zweifel? Ich habe keine rausgehört. Ich habe einen leichten Unterton von Sarkasmus wahrnehmen können, aber ich könnte mich irren. Ja, ich habe es jetzt echt nur, hat mich nur interessiert, weil ich mich auch nicht so auskenne in dem Genre einfach. Ja, ich meine, es geht halt so, er ist halt ein junger Typ da in Toronto, bevor er berühmt wird, und hat halt einfach so seine Erfahrungen mit Nightlife, Sex und Drogen. Aber mein Punkt wäre, dass nicht so viel wirklich Krasses oder Schlimmes passiert jetzt auf dem, also von in den Geschichten, die er erzählt. Aber einfach die Art, wie er es rüberbringt, und vor allem, wie wenig Emotionen er dabei zu verspüren scheint, oder wie oberflächlich und kalt und berechnend er halt seine Sozialbeziehungen auslebt. Das ist halt einfach so das, was das Ganze so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht sagen bedrückend macht, aber was dem Ganzen Kante verleiht. So ein bisschen auch verletzt, oder? So durch die Wand, durch die Bank, sagt man ja. Dieses Motiv von ich bin verletzt in meinem romantischen Leben und jetzt gehe ich raus und gönn mir eine Line und jetzt geht's richtig ab im Stripclub und so. Sehr hedonistisch so. Ja, total, aber auch so sehr, sehr reaktionär. Und diese so schlechte Sachen oder böse Sachen machen aus Liebe und aus Liebeskummer ist auch so ein Motiv, das sich durchzieht bei ihm. Ich finde auch ganz interessant, dass das ist ja sein erstes Release und er war wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob er lokal bekannt war. Aber es geht auch recht viel um Fame. Aha. Er sagt ab und zu, I can make you famous. Aha. Und da frage ich mich auch manchmal, ob es so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung war, dass Leute, als sie das gehört haben, angenommen haben, dass er berühmter ist, als er es eigentlich war. Oder er ist größenwahnsinnig. Wahrscheinlich. Also er ist definitiv ein ehrgeiziger Typ, was, um nochmal auf diesen Bruch mit Producer Jeremy Rose zurückzukommen, im Grunde auch so zu der Trennung ein bisschen geführt hat, weil er eigentlich von Anfang an ihm quasi klar war, er möchte an die Spitze, er möchte kommerziell erfolgreich sein, während Jeremy Rose halt mehr so der Künstler war, der so eine Soundvision umsetzen wollte und dann einfach nicht mehr mitspielen wollte und quasi nicht nach der Pfeife von Abel Tesfaye tanzen wollte. Er hat sein Ziel erreicht mittlerweile, The Weeknd. Aber zu House of Balloons Zeiten, so im Frühjahr 2011 und in der Zeit danach, hatte das alles, also sein Ehrgeiz, sein Underdog-Status vielleicht, die coolen Produktionen, das war einfach alles eine sehr, sehr coole Mischung in meinen Augen. Und damit auch, wie wir jetzt, denke ich, schon mehrfach gesagt haben, einfach einflussreich für spätere Künstler in dem Genre. Aber was wirklich mich mal interessierte, weil ich glaube, Jill und ich, wir beide finden das ziemlich krass und Johannes findet es halt irgendwie entweder nicht so interessant oder irgendwie ein bisschen unangenehm. Das würde mich echt mal interessieren, wenn du das ein bisschen artikulieren könntest, was du so darüber denkst. Also, ich finde, also ich, als es früher damals so gehypt wurde, dieses Ding, fand ich es spannend, so von dem, was ich so gelesen habe drüber mit diesem. Man wusste ja auch noch gar nicht, wer dahinter steckt, hinter diesem Projekt. Man kannte nur den Namen und dieses Cover, wenn ich mich richtig erinnere, von dem Album, genau, und die Songs, und wusste, wer ist das? Was ist das für einer? Was sind das für Typen? Wo kommen die her und so? Ja. Und das fand ich irgendwie, haben sie ganz clever gemacht, so richtig, ganz spannend. Das Cover fand ich auch echt interessant. Und alles, was darüber geschrieben wurde, von wegen, ist halt düster und so, das klang ganz genauso, als wäre das right up my alley sozusagen. Und habe ich mir angehört und fand es auch echt nicht schlecht. Also ich finde die Produktion vor allem ziemlich gut. Aber dann ist einfach so eine Barriere da bei mir persönlich, wenn es dann so mit dem Gesinge losgeht. Und das ist dann so arg schmalzig und so arg melodramatisch. Und da checke ich dann oft aus, wenn es zu arg ist. Und in dem Fall war es dann irgendwie so, dass das für mich dann diese interessante Produktion und die Stimmung dann eher ein bisschen gekillt hat, dass da so ein hedonistischer, arroganter Sack irgendwas erzählt hat. Das fand ich einfach, ich fand den als Künstler nicht sympathisch und dann war irgendwie bei mir im Kopf einfach die Schranke zu, für ihn da jetzt reinzukommen. Vielleicht bin ich da ein bisschen empfindlich dann auch gewesen. Aber irgendwie fand ich es dann einfach so, was will der mir jetzt erzählen? So. Es hat mich nicht berührt irgendwie. Ich meine, jeder hat mal Liebeskummer irgendwie gehabt oder hat. Aber auch die Art und Weise, damit dann umzugehen und so. Ich weiß nicht, vielleicht fehlte mir dann in dem Moment auch der Humor oder so, ich weiß nicht. Aber irgendwie hat es mich nicht so dann irgendwie angesprochen. Das war dann so das Ding. Und auch eben stilistisch einfach dieses Geseire da, so mal jetzt übertrieben formuliert. Ja. Ich glaube, er war für mich auch immer eher so sowas wie so ein Superhero oder eben sowas wie so ein Exzentriker. Also ich konnte mich auch nie so richtig mit ihm identifizieren als Person. So, ich gehe nicht in den Puff oder gönne mir Kokain jedes Wochenende und dann. Zumindest nicht, wenn das Mikrofon an ist. Ey, so ist es. Gut, das muss man ja auch nicht, ne? Also man muss jetzt nicht bei jedem irgendwie so denken, wow, ja, das spiegelt jetzt mein Leben wieder, so, ich meine, dann könnte man die komplette Hip-Hop-Genre da irgendwie einstampfen, so, dann wird das ja kein Schwein mehr hören und das ist auch eigentlich so eins meiner Lieblingsgenres, aber irgendwie, ich weiß nicht, das war dann so auf der einen Seite halt so furchtbar ernst irgendwie rübergebracht und dann aber trotzdem wieder so, also fehlte mir dann irgendwie so ein bisschen auch das ist okay. Sich selbst so ernst nehmende fand ich irgendwie einfach ein bisschen störend und sich selbst so, auch so cool darstellen wollen und das ich dann gedacht so, nee, komm. Für mich ist das so ein bisschen wie ein Requiem for a Dream Film als Sound, der irgendwie cool ist und cool geschnitten ist und alle Protagonisten sind total tragische Helden, aber trotzdem arschcool. Okay, interessant. Wenn ich festhalten darf, würde ich vielleicht tatsächlich sagen, dass Weeknds größter Verdienst so ist, dass er einen großen Einfluss auf Alternative R&B hatte. Er hat R&B irgendwie düsterer gemacht, ist in diesem Spektrum, was dann danach auch erst kam vielleicht, aber keineswegs der düsterste oder unkonventionellste Künstler vielleicht. Aber er hat eben viel danach beeinflusst und ein Album, was auch davon beeinflusst hat, aber doch vom Sound her nochmal wesentlich anders ist und noch wesentlich weiter weg vom Mainstream ist, ist Cut For Me von Kelela. Johannes, was kannst du uns darüber sagen? Das habe ich mal ausgesucht für die heutige Folge. Wie gesagt, ich bin nicht so in dieser Musikrichtung so drin, aber das war so ein Album, was ich auch aufgeschnappt habe, als es aktuell war und was ich mir angehört habe. Und was mich dann im Unterschied zu dem House of Balloons dann doch irgendwie mehr gecatcht hat. Das ist 2013. Genau, 2 Jahre später dann, ja. Genau. Was kann ich dazu erzählen? Ja, Kelila ist eine Sängerin aus den USA, ich glaube Los Angeles. Und die singt hier auf, sind es 12 Songs? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt so 2 Interludes, die habe ich bei mir zu einem Song zusammengeschnitten. Also es sind so ich glaube, so 10, 11 Songs. 12 Songs, glaube ich, 13, weiß nicht genau. So 13 sind es, glaube ich. Auf den Songs singt sie halt so, auch R&B-mäßig. Und die Beats sind auch, die Produktionen sind eben auch eher der düsteren Natur. Ja. Sind aber, finde ich, schon auch anders als jetzt bei Weeknd nicht nur so schleppend, sondern auch ein bisschen kantiger noch teilweise. Und sie hat ja alle möglichen Producer versammelt, die so aus der Instrumentalproduktionsecke irgendwie kommen und auch so, ich weiß gar nicht, wie man diese Musikrichtung nennt, auch so elektronisch beeinflusste Instrumental-EPs und Produktionen da machen. Und da hat sie so ein paar versammelt und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Mixtape ist. Ich habe irgendwo gelesen, sie hat einfach diese Songs genommen und dann drüber gesungen. In anderen Reviews wird es überhaupt nicht erst erwähnt, sondern dann klingt es so, als wäre das ein ganz normales Album. Naja, und jetzt sind sie also einfach 13 Songs und sie singt da halt so. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Ich find's ein bisschen, oder bin verwundert, dass du das jetzt so beschrieben hast, ohne das Wort Grime in den Mund zu nehmen. Ich kenne dich ja so als Grime-Fan, würdest du nicht sagen, dass da irgendwie so auf Seiten der Producer so ein Grime-Einfluss ist? Ja, schon. Ich bin jetzt kein Grime-Experte, so ich höre es schon auch gerne, aber nicht jetzt so viel davon. Ich bin jetzt wirklich kein Experte, aber ja. Warum nicht? Sind sehr sperrige Produktionen auch. Ich meine, Grime hat das nicht noch ein bisschen mehr Dancehall irgendwie Einfluss so und geht noch ein bisschen mehr nach vorne, bin mir nicht so sicher. Hm. Wahrscheinlich ja, solches es ist und solches. Stimmt, es ist kein. Hm. Was also zur Entstehungsgeschichte, was ich gelesen habe, ist, dass die Producer, die ja fast alle aus dem United Kingdom kommen, an Killela herangetreten sind und quasi gesagt haben, hey, wir hätten gerne, dass du irgendwie auf unsere wir ein gemeinsames Projekt machen. Mhm. Und Killela eben gereizt hat, dass es so ein bisschen diese unorthodoxe Mischung von ihrem R&B-Gesang und diesen eher kalten, wie gesagt, eher so vielleicht IDM, Grime, Hip-Hop, was auch immer beeinflussten Instrumentals, diese Mischung. Und hatte dann so als künstlerischen Anspruch, dass das Album quasi ein Album ist, sich aber anhört wie ein Mixtape oder ein Remix-Album. Mhm. In dem Sinne, dass die Beats irgendwie nicht so hundertprozentig zum Gesang vielleicht passen, sondern eher so ein im Klingen wie Remixe. Sodass es vielleicht tatsächlich nicht so ganz aus einem Guss klingt, sondern eher sie die Produzenten ihre eigenen Interpretationen reinbringen lässt oder ihre eigenen Soundvorstellungen, anstatt jetzt einfach ein Produkt an Killela nach Auftragsarbeit zu liefern. Und das macht so ein bisschen tatsächlich so das Feel des Albums aus. Es ist ein Album, was unkonventionell klingt, was cool klingt. Mein Kommentar dazu ist einfach, ich finde diesen Ansatz cool, dass es so also ein bisschen tatsächlich geremixed klingt, so als hätte man jetzt ein konventionelleres R&B-Album genommen und tatsächlich irgendwie neu interpretiert und produziert. Ich mag es allerdings bei Remixen nie, wenn der Remixer quasi nur eine Idee nimmt und auf den Song wirft und es dann dabei belässt. Mhm. Also so quasi so die eine Idee, ich kann den Song in die Richtung führen und ich halte ihn in der Richtung. Und das passiert hier auf dem Album irgendwie zu oft. Die Songs sind cool, aber sie bestehen oft nur so aus einem Loop, wie es halt auch typisch ist für Hip-Hop und Grime vielleicht. Mhm. Dazu eben der Gesang von Killela, der auch sehr, sehr, sehr cool ist, da sie eben ihre Freiheiten ausnutzt. Mhm. So, sie hat auch viel so irgendwie so ein bisschen improvisiert oder halt sehr frei und cool. Aber die Songs stagnieren dann so ein bisschen. Es ist halt okay, dieser eine coole Loop, darüber denken die Gesangsspur und das war's. Das kann man machen, aber es ist in meinen Augen verschenktes Potenzial. Ja, es ist ein bisschen streng, was du da jetzt so von dir gibst. Es sind ja nicht einfach nur Loops, sondern im Refrain kommt dann schon nochmal so noch eine Melodie dazu und so Zeug. Es ist jetzt, ich würde echt eher sagen, so ein bisschen minimalistischer irgendwie produziert. Skeletthaft würde ich es nennen. Was jetzt auch keine, also was Vor- und Nachteile hat, würde ich sagen. Ich würde tatsächlich sagen, dass das Album irgendwie eine sehr kalte Atmosphäre hat. Auch wenn nicht jeder Song so ist, insgesamt ist es, obwohl wirklich ihre Stimme ja dann wirklich top ist eigentlich, sie alles singen kann, was sie will, ist es durch die Produktion eben wirklich sehr, sehr düster, kalt irgendwie. Ich habe auch irgendwie heute nochmal so eine Review gelesen auf Pitchfork so und dann haben die gesagt, ja zum Beispiel der Song Do It Again und so, eigentlich voll der düstere Beat so aus einem John Carpenter Film und dann singt die so soulig und ich habe den Song nie so gefühlt, also ich habe nie gedacht, oh, das ist ja ein düsterer Song, ich habe gedacht, ah cool, das ist halt ein langsamer Song, aber ich habe jetzt nicht gedacht, boah, ist der düster, ich habe gedacht, das So habe ich es nicht verstanden, so aufgefasst. Mhm. Es gibt hier Songs, ich finde schon eine Bandbreite, die existiert. Es gibt düstere Songs und es gibt aber auch chilligere, melancholischere Songs und auch ein bisschen, jetzt funky wäre übertrieben, aber schon auch normalere Songs. Deswegen bin ich da jetzt nicht so mitgegangen, aber vielleicht bin ich auch zu blöd, um das zu merken. Mhm. Also meine These wäre tatsächlich nicht, dass es auf dem Album an Vielfalt mangeln würde, sondern also es gibt schon tatsächlich einfach verschiedene Songs, verschiedene Ansätze, was einfach auch dadurch oder daran liegt, dass sie eben mit so vielen verschiedenen Producern zusammengearbeitet hat, mit denen aber allen relativ eng, so scheint es mir, zusammengearbeitet hat. Aber so die einzelnen Songs, so pro Song fehlt mir so ein bisschen die Bewegung teilweise. Also du hast auch recht, es kommen auch Elemente schon mal dazu und so weiter, aber es ist nie so, oder selten so, dass jetzt ein Song irgendwie am Anfang so ist und dann irgendwie komplett in eine andere Richtung geht. Ja, es ist halt dann das klassische Modell, ne? Ich meine, also so, dass dann ein Song sich mal komplett mittendrin ändert, das ist jetzt, finde ich, zum einen auch nicht die Mega-Revolution. Da kann man, theoretisch kann man auch den Song in zwei Teile teilen, da hat man zwei Songs. Gut, ich übertreibe ein bisschen jetzt, ja. Also ich weiß schon, was du meinst. Es könnte sich natürlich ein bisschen mehr da so manchmal tun. Es gibt Beispiele. Wirklich große Hook, ein wirklich tiefer Breakdown, irgendwie eine Bridge, die nochmal ein ganz anderes Element reinbringt. Es ist eher, also das fehlt quasi, es ist eher repetitiv. Was jetzt auch wirklich nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass die Produktionen an sich super cool sind. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht auch einfach so, dass man das Album, oder dass ich das Album am Maßstab anderer R&B-Alben gemessen habe und dadurch irgendwie eine andere Erwartungshaltung. Und das hier ist eben nicht zugeschnitten auf R&B oder R&B-Hörer. Es ist R&B, aber es hat halt so irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre oder eine ganz andere Soundästhetik, was cool ist. Aber für mich persönlich ist da also, dass die EP, die sie danach veröffentlicht hat, Hallucinogen, die ist mehr für mich, weil das so ein bisschen von ihren Stammproducern auf Cut For Me weggeht und die Songs, ja, man könnte tatsächlich sagen, so in eine poppige Richtung gehen, was irgendwie jetzt auch eine absurde Aussage ist, wenn man bedenkt, dass da auch Produktionen von AK drauf sind und so, aber tatsächlich hast du da irgendwie mehr Dynamik in den Songs. Ja, ich habe das auch. Fand ich dann aber, hat mich dann aus so einem Grund nicht so gepackt wie das. Ich weiß nicht, also gepackt ist auch ein bisschen übertrieben. Ich habe es dann schon so ein paar Tage echt viel gehört auf dem Weg zur Arbeit und so und fand's cool und so, aber ist jetzt auch kein Album, was ich jetzt jede Woche mal raushole und dann mal reinhorche oder so. Es ist so, gibt so gewisse Songs, zu denen ich immer wieder zurückkehre, die ich dann irgendwie gerne mir mal anhöre, so Highlights auf dem Album. Zum Beispiel finde ich Floor Show ziemlich cool. Das ist so einer der absolut, ja, das ist auch so mein Favorit. Ja. Dann gibt's Do It Again noch, der kommt, finde ich, am Ende, ist halt mal so ein Break, wie du ihn dir vielleicht wünschst drin. Das ist so ein Song, den finde ich dann nice, da setzen dann so derbe Drums noch ein. So ein tiefer Rhythmus, den finde ich nice. Ich fand Keep It Cool ganz nice. Ja, den finde ich auch gut, ja. Keep It Cool gibt solche Ringing Sounds. So ganz coole Höhen, die irgendwie irgendwo klingen zwischen irgendeiner Glocke oder irgendwelchen, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht hat, aber da stört mich wie auch an manchen anderen Songs auf diesem Ding so extrem sterbende Synthesizer, die sich einfach nicht schön anhören. Ich glaube, da bin ich ein bisschen gewöhnt an dieses Bett aus Soundästhetik, das ich mir so normalerweise in diesem gegenwärtigen R&B das einem sofort gebaut wird. Ja. Will man aus diesen Flächen mit diesem, mit den vielen Mitten aus der 808. Ja. Ja, ja, ja. Du willst einfach noch mal mehr von dem Gleichen und das kriegst du hier halt nicht. Richtig. Muss man tatsächlich irgendwie, also da steckt irgendwie schon Wahrheit drin, weil man irgendwie merkt, dass Killela genau das nicht will, sondern sich davon abwenden will. Was ich super bezeichnend dafür finde, ist halt, dass du im Endeffekt zwei Tracks hast, die so Klischee moderner R&B sind, die werden aber halt nur so als Skits oder kurze kleine Skizzen irgendwie so angespielt, halt Go All Night, Let Me Roll und dann der Kompagnon des Songs Let It Burn, die halt sehr glatt poliert sind, aber eben nur mal so kurz reinschauen dürfen und dem Hörer nicht komplett gegeben werden, sondern es zeigt eher so, dass hätte ich auch machen können, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Will sich beweisen. Ja, es ist einfach ein bisschen dreckiger, ein bisschen roher, so vom Sound her. So. Na, da rauscht es auch, das sind auch Samples, glaube ich. Das ist nicht alles eingespielt mit Synthesizern. Also, die arbeiten auch mit Sampling. Ich frage mich auch, woher das kommt, dass ich in diesem Genre so viel Wert lege auf so eine gewisse Harmonie, so eine gewisse Soundästhetik. Vielleicht ist es so, weil ich das erwarte, wenn ich jemand höre, der so singt, dann erwarte ich, glaube ich, so eine gewisse musikalische Untermalung. Mhm. Schon wahrscheinlich, weil ich das einfach so stark assoziiere, aber auch einfach, weil ich das viel höre, dieses Genre. Aber seht ihr denn quasi so eine Verbindung zwischen, sagen wir einfach mal ganz konkret, The Weeknd und Killela? Weil ich würde tatsächlich schon sagen, dass das Projekt vielleicht nicht zustande gekommen wäre, wenn Alternative R&B nicht gerade so oder zu dem Zeitpunkt auch so in Mode gewesen wäre. Ja, gut möglich. Ich meine, die Verbindungen sind einfach auch auf der Oberfläche da. Es ist ein bisschen düster, es ist ein bisschen behäbig vom Flow her, sind jetzt keine Rock-Club-Lieder drauf. Thematisch geht es auch natürlich um die typischen Themen, irgendwie Liebe, Liebeskummer und so weiter. Nicht nur, aber auch. Und jetzt vielleicht nicht in der Kälte, wie es Weeknd macht. Ja. Ja, wie siehst du das denn? Erzähl doch mal. Ich könnte es jetzt nicht irgendwie herausstellen, in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, so die Drums sind wie bei The Weeknd oder der Synth ist wie bei The Weeknd. Ja. Sondern ich würde tatsächlich einfach sagen, dass The Weeknd es cool gemacht hat, düsteren R&B zu machen. Und das haben, ich behaupte mal, dass viele der Producer auf dem Album, wie zum Beispiel Jam City, der auch coolen Solo-Stuff macht, The Weeknd gehört haben zu der Zeit. Bestimmt. Und sich dann irgendwann gedacht haben, auch wenn das Projekt jetzt irgendwie vielleicht erst ein, zwei Jahre später realisiert wurde, dass man ja auch mal was in die Richtung machen könnte. Und damit tatsächlich einfach so dieser nicht konkrete, aber so der breitere kulturelle oder musikalische Einfluss einfach vorhanden ist. Und The Weeknd dem Genre quasi gut getan hat, weil dadurch dann irgendwie auch noch Leute, die vielleicht nicht mal was mit R&B zu tun haben und vielleicht auch irgendwie ganz, ganz andere oder noch mehr kantige Musik machen als jetzt The Weeknd, auch so ein bisschen auf den Film gekommen sind und so ihre Interpretation davon geliefert haben. Und das finde ich ganz cool. Ansonsten die super großen Gemeinsamkeiten sehe ich da jetzt nicht. Keine Sorge. Keine Sorge. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Ich weiß auch nicht ganz genau, weil ich habe auch ein komisches Verhältnis zu dem Genre einfach. Ich finde das Album schon cool irgendwie, aber irgendwie ist es auch seltsam, dass es das Einzige ist und gerade das. Und das liegt auch daran, dass ich einfach auch nicht so auf der Höhe bin und so viel mich auskenne in dem. Vielleicht wird es da viele andere Alben noch geben, wo ich dann sagen würde, okay, die finde ich aber noch besser oder so. Weiß ich nicht. Boah, es gibt schon viele Alben, die das haben, was du nicht magst bei The Weeknd. Ja, das ist nicht nur The Weeknd, also ich glaube, den finde ich einfach als Typ auch irgendwie lame, deswegen würde ich mir freiwillig kein Album anhören von ihm, auch wenn es super toll ist. Ja. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Künstler irgendwie, die irgendwie super sind, die du empfehlen kannst. Wie findest du den FKA Twix eigentlich? Hast du da eine Meinung zu? Hab ich noch gar nicht so gehört, Mann. Kenne ich auch nur so den okay. Hype und irgendwie sind es auch Sachen, die mich so ein bisschen abschrecken, so überhypte Sachen und dann coole Posen und so. Ich weiß nicht genau, ich bin nicht so empfänglich dafür. Ich habe es dann nicht so eilig, dann reinzuhören. Ich lasse es dann mal so ein Jahr, zwei Jahre die anderen machen und dann höre ich irgendwann mal rein, wenn ich Zeit habe. Okay. Ja, so eigentlich ist FKA Twix überhaupt nicht gehypt und eigentlich hat den noch kaum jemand auf dem Schirm. Also solltest du jetzt sofort reinhören. Okay. Aber ja, ich meine, das Ganze, dass wir diese Diskussion haben und auch mit FKA Twix, zeigt im Endeffekt halt auch, dass es halt irgendwie mittlerweile verschiedene Richtungen gibt, so innerhalb in dem ganzen Neo-R&B-Genre. Und manches kann man auschecken, manches ist vielleicht weniger vielversprechend. Aber grundsätzlich begrüße ich es einfach, dass so diese neuen Entwicklungen gibt. Und FKA Twix sehe ich jetzt tatsächlich auf der interessanteren Seite. Mittlerweile muss man ja eigentlich fast schon sagen, dass so diese Standardformel, die The Weeknd eingeführt hat, mittlerweile nicht mehr zieht. Wenn ich mir jetzt das neue Album von Sampha, ist jetzt 2017 rausgekommen, das halt so diese Formel benutzt. Einfach melancholischer Gesang auf Synthesizer-Flächen und es schockt tatsächlich einfach nicht mehr. Gleiches gilt für King mit dem Album We Are King letztes Jahr. Gleiche Formel, nicht mehr so frisch. Tatsächlich ist es einfach cooler, wenn Künstler so den Ausgangspunkt von Frank Ocean und The Weeknd nehmen und daraus vielleicht irgendwie das nochmal anders und vor allem nochmal schräger interpretieren. Und ich bin jetzt kein großer FKA Twix-Fan, ich habe da auch so meine Vorbehalte teilweise, aber sie ist auf jeden Fall im cooleren Spektrum, würde ich sagen. Und ja, ich meine, jetzt haben wir wirklich schon einige Künstler angesprochen, die beeinflusst wurden. Ja. Und Teil vom Alternative R&B-Movement sind. Und einer davon war letztes Jahr, 2016, ziemlich bekannt mit seinem Album Welcome to Ghazi, HR. Ja. Posted up at the crib and I text you to come through. Alejandro David. Chal. Kommt aus Peru. Ist dann in die USA gezogen mit seinen Eltern. Ich glaube, in Queens war er zuerst und dann nach LA und dann ist er da 2010 in die Hills gezogen. Und ja, er macht Neo-R&B und er nennt seine Musik Soul. Ist okay, kann er machen. Aber er macht eben ich würde sagen, eine relativ logische Fortsetzung von The Weeknd. Also The Weeknd ist ja der Zeit auf so Daft Punk-Musik und auf Throwback-Musik auf 80s. Und ich würde sagen, er ist diesem Ganzen noch ein bisschen treuer geblieben, ja. Klingt schon sehr so. Er ist rausgekommen letztes Jahr mit seinem Debütalbum Welcome to Ghazi. Ghazi ist eine sehr interessante, wie soll man sagen, vielleicht ein Bewusstseinszustand, über den er redet. Mhm. Er sagt, es ist eine common conception of modern society. Und er möchte, dass die Menschen dieses Bewusstsein haben, dass wir alle gleich sind am Ende des Tages und wir sind hier für eine kurze Zeit und wir sollten ehrlich darüber sein, wie wir uns fühlen. Und er sagt über sich, das klingt wirklich, als wäre ich ein absoluter Hippie, aber das ist einfach, wie ich fühle. Und trotzdem bewegt er sich wie auch relativ viele andere musikalische Künstler in diesem Zwiespalt zwischen dieser Spiritualität und dem Wissen um die temporelle Natur unseres Daseins und dem absoluten Hedonismus. Denn dieses Album ist ziemlich hedonistisch, ja. Es geht um Frauen und Drogen und mit dem Uber, die WhatsApp-Pin von der Location von der Dame zu geben und davor sich noch ordentlich einen in den Schädel zu dröhnen, damit man gleich auf Phase ist. Mhm. Wie alt ist der Typ? Das weiß keiner. 17? Ich schätze mal 27. Okay. Und es gibt so, er ist so ein bisschen spirituell, also er hat so ein bisschen, es gibt so Videos von ihm, wo er redet über die unendliche Seele des Menschen und die Körper verlässt und Ich muss, wo du darüber redest, die ganze Zeit nur an diese Zeile denken, wo er halt berichtet, wie er irgendwo im Dschungel sitzt und Ayahuasca trinkt. Oh ja. Das sehe ich tatsächlich auch, wo du das so sagst, verantwortlich für diese Ausflüge. Aber ich meine, cool, ich hätte es aber tatsächlich nicht vermutet, weil ich vor allem einen ziemlichen Einfluss sehe, was so aktuellen Hip-Hop und Trap und Cloud-Rap betrifft, ja. Oder? Ja, ich auch. Also 808s und Clap und so, Low-Pass-Filter, alles sehr chillig und es, also man könnte darüber, denke ich, auch sich einen Rapper mit Autotune vorstellen, genau. Ja, es hat mich irgendwie, ich meine, es gibt doch Rap-Alben, die so funktionieren, oder? Future macht doch auch sowas, oder Travis Scott, oder? Ist es nicht fast das Gleiche? Für mich klingt das komplett anders, aber ich bin auch sehr tief da drin. Okay, gut. Ich finde es in der Hinsicht eigentlich sehr cool, weil, also ich bin tatsächlich auch nicht so tief drin wie David, das ist in dem Genre. Denken aber häufig bei so Rappern, die dem zuzuordnen sind, dass sie ja, wenn sie eh schon relativ viel singen, doch einfach also quasi nur singen sollen. Weißt du, man hat dann, also ich habe teilweise das Gefühl, dass irgendwie noch so ein obligatorischer Rap-Part aufgenommen wird oder sowas. Also dazu. Wollte ich eine kurze Anekdote schon früher erzählen über Moses Pelham. Ja. Moses Pelham, ein Rapper mit seinem eigenen Label mit dem Supernamen Pelham Power Productions 3P, das es schon seit irgendwie 92 oder so gibt. Und worüber so Xavier Naidoo und so rausgekommen sind, der wurde mal, der war so quasi ein deutscher Gangster-Rapper der 90er, und der wurde mal angefragt, ob er diesen Freestyler-Song machen will, der den wir ja alle kennen und den er nicht gemacht hat, den ein anderer MC gemacht hat, wo er dann auch so Lyrics bekommen hat und dann irgendwas rappen sollte und wo dann die Stimme so als perkussives Element genutzt werden sollte. Freestyle. Und die Stimme eben quasi wie ein weiteres Komponent von der Drums benutzt werden sollte, ja, als eine Art Rhythmus. Und der Inhalt relativ egal ist und darauf hatte er anscheinend keinen Bock, so erzählt er zumindest, und es ging ihm um die Lyrics und um seine Persönlichkeit. Aber ich glaube, dass das auch gerade wieder zurückkommt im Rap, dass Rap-Parts als perkussives Element da gedacht sind und nur Rhythmen vorgeben. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, dass es diese Rap-Parts gibt. Okay. Okay, ja, kann man also natürlich sehen, aber es wird ja auch nach wie vor viel gesungen. Ja, klar. Und ich denke, dass so Musik, die auch definitiv ihre Berechtigung hat, in der einfach dann nur gesungen wird, dass man halt so konsequent ist zu sagen, ich verzichte gänzlich auf Rap, das macht HR, und das fand ich bei ihm halt irgendwie erfrischend und cool. Mhm. Ja. Er hat für mich halt so ein bisschen, es fühlt sich dann, also wie gesagt, ich bin kein Experte, aber es hat so ein bisschen den Feel von einem singenden Rapper quasi. Und das ist prinzipiell jetzt auch nicht so hundertprozentig mein Ding. Ich finde es aber gut umgesetzt. Es gibt einige echte Hits, Round Whippin, Vibe With You, You oder auch Gazi. Mhm. Es gibt aber auf der anderen Seite auch, es ist ja ein kurzes Album, irgendwie nur eine halbe Stunde lang, auch schwächere Tracks einfach. Also Beverly Kills und Far From Home sind für mich ganz klare Tiefpunkte, furchtbare Kaugummi-Pop-Melodien, die dann für mich halt rausfallen. Mhm. Aber Beverly Kills ist, glaube ich, mein Lieblingssong auf dem Ding. Oh, Beverly Kills finde also find ich richtig geil. She sent me a pin of her location. I took a few down, went up the hill. I'm in a Uber, confused and wasted. Beverly Kills. Das hat so diese vier Bar-Parts, wo er wirklich nur diese kurzen Fragmente erzählt. Und in diesem ersten davon eben, wie er da sich den Uber bestellt und dann zu der Bitch fährt mit und davor noch kifft oder sonst irgendwas macht. Ich finde das super. Es sind coole Short Stories und dann die Hook sehr catchy, alles sehr gut produziert. Aber Far From Home finde ich auch schrecklicher. Ich weiß nicht, ich finde, also, ich finde es immer doof, ich weiß nicht zu sagen, aber ich weiß eigentlich ziemlich genau. Mein Problem damit ist, mit dem Album, ist nicht unbedingt der Sound. Also, ich finde auch das Autotune-Genöle wirklich auf Dauer irgendwie ätzend. Ich habe nichts gegen Autotune, aber irgendwie kann der nicht singen. Also ich meine, das hört sich auch wie so eine verbohrte reaktionäre Meinung an, aber irgendwie ist es natürlich ein Stilmittel, auch Autotune, das ist klar, das gehört irgendwie dazu, zu dem Genre, oder? Irgendwie, ich weiß nicht, Trap. Ja. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Ding, was mich da irgendwie nicht so packt. Aber ich finde dann auch wichtig, inhaltlich ist es nichts für mich, auch wieder hier. Also du hast ja vorhin angerissen, worum es da geht und so und was er macht und das erzählt er, ist halt irgendwie, ja, er nimmt Drogen, er geht auf Partys und er hat Bitches, hast du gesagt und so irgendwie. Das finde ich total uninteressant. Es ist nichts, was mich zum Nachdenken bringt über irgendwas. Aber willst du denn nachdenken? Irgendwie schon, also ich meine, ja. Ist das Musik für einen Club? Im Club brauche ich nicht nachdenken oder so. Oder wenn ich Musik hören will, die irgendwie mich physisch irgendwie pusht, so, dann brauche ich nicht nachdenken, ist klar. So. Dann ist mir es egal, dann höre ich auch so anderes so. Da muss es ja auch keine Vocals geben. Aber das ist ja Musik, die man jetzt. Ich stelle mir das so vor, die hört man sich ja an und man fühlt es, weil das sind ja Texte, die er schreibt. Schreibt er ja nicht einfach nur als Platzhalter. Und es gibt ja auch offensichtlich, das glaube ich schon. Es gibt auch viele Leute, die das irgendwie sich anhören und denken, ja cool, und ja, so lebe ich auch, so würde ich auch gern leben und so diese romantische Vorstellung vom coolen Leben, so hedonistisch und so, das ist irgendwie, ich bin jetzt auch keiner, der 60-Stunden-Wochen arbeitet, aber irgendwie ist es mir das zu, ich bin halt vielleicht auch zu alt, weiß nicht, hab das gemacht alles. Aber ich bin jetzt woanders angekommen und deswegen catcht mich das vielleicht nicht mehr so. Inhaltlich. Ich verstehe das schon, dass man das irgendwie uninteressant findet, so, aber das mal abgesehen davon, wie der Inhalt ist, glaube ich, dass viele Leute das einfach darauf kaum achten. Mhm. Gut, ja. Dass auch, dass man jetzt so sagt, dass viele Leute sagen, dass alle über das gleiche rappen, über die gleichen Worte benutzen, so. Mhm. Dass es einfach egal ist, weil es nur um die Melodie geht. Die Ästhetik, so um den Sound. Mhm. Genau, und du nimmst nur einfach das Repertoire an Wörtern, das schon da ist, und sagst, formst irgendwelche Sätze. Okay. Gut, das kann gut sein, aber das kann ich nicht ausschalten, wenn ich die Musik höre. So, dann würde ich immer denken, so, was es geht, kann ich nicht jetzt sagen, okay, es ist für mich jetzt Hintergrundgedudel, weil ich ja wüsste, was der, worüber er singt und was er repräsentieren will und so, und dann würde ich mir doof vorkommen, das mir anzuhören. Und vielleicht werde ich das auch Musik hören für mich irgendwas ist, wo ich vielleicht auch auf eine gesunde, ungesunde Art und Weise mich drüber identifiziere manchmal. Und dann tue ich mich schwer, dann mir sowas anzuhören und sagen, hey, voll fresh, wenn ich eigentlich denke, so das, was der da erzählt, ist Bullshit. Oder nicht, ja, jetzt mal halt provokant formuliert. Also ich kann total irgendwie den Ansatz verstehen, nachvollziehen, also dieser Cocktail Twins Vibe schon fast, dass der Inhalt halt komplett egal ist. Und es ist wirklich nur so um die Atmosphäre geht. Der Punkt ist aber, dass man den Inhalt ja trotzdem wahrnimmt und der halt stören kann. Und hier ist die Umsetzung einfach wichtig und die ist, auf manchen Songs hier stört sie mich tatsächlich nicht. Es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsmusik oder irgendwas, aber ich kann mir das schon geben. Aber es gibt halt Songs, wo es einfach so umgesetzt ist, selbst wenn der Inhalt quasi nicht der Fokus von HR war, stört es mich als Hörer einfach, dass da halt so irgendwelche Plattitüden oder sowas und dann auch noch halt mit irgendwie Radio-Pop-Melodien zum Besten gegeben werden, wie zum Beispiel auf Far From Home. Ich meine, die Strophen könnten 1:1 quasi eine Übersetzung von Crow sein oder so. Und das brauche ich halt nicht, weil mir das einfach zu platt ist. Und das kann ich, also selbst wenn ich es gerne ignorieren würde, kann ich es nicht ignorieren, so, weil ich halt merke, ich höre mir da gerade irgendwie was an, was inhaltlich irgendwie wirklich ein bisschen billig ist. Und wie gesagt, das ist nicht auf allen Songs so. Ich finde es generell schon positiv, das Album. Ich finde es, wie gesagt, cool, dass halt irgendwie so aktueller Hip-Hop und Trap als Einfluss noch so eingeflochten wird und dass man daraus ein R&B-Album macht, aber stellenweise von der Umsetzung halt zu flach. Zu ich mache das, was ich gesagt habe, auch dem überhaupt nicht zum Vorwurf. Ne? Es ist nur der Grund, warum ich es nicht so fühlen kann, einfach so. Ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass ich sage, jemand, der das gut findet und fühlt, ist ein Depp. So, das wäre ultra arrogant, sowas zu sagen. Ne? Es kommt bei mir einfach nur nicht so rüber, irgendwie in dem Sinne. Und ja, das ist auch nicht so rübergekommen, ja, okay, dass du das denkst. Aber ich finde schon, auch was Qualität von dem Ding ist, es ist halt sehr rund. So, es klingt, der Sound ist rund, es passt zusammen, es ist irgendwie, er ist als Typ, ich kann schon nachvollziehen, wieso man den interessant finden kann vielleicht. Ja. Ich finde es auch irgendwie gut, dass es einmal ein anderer, das hört sich doof an, ethnischer Hintergrund irgendwie ist. Da ist mal einer irgendwie, der aus Südamerika kommt und irgendwie jetzt mit so Musik ein bisschen erfolgreich ist, was mal vielleicht noch eine neue Perspektive da reinbringt, wenn er denn davon irgendwie berichtet in den Songs. Weil er hat ja schon auch so, es geht ja irgendwie Maradona im Intro und so und weiß nicht, wie weit das so in den Texten auch sich wiederfindet im Einzelnen. Ja, so ein bisschen. Es gibt ja auch diesen Fuego-Song und inhaltlich wird ganz gern mal einfach mit irgendwelchem Vokabular aus dem lateinamerikanischen Raum um sich geworfen. Vielleicht wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn er komplett auf Spanisch gerappt hätte. Das denke ich mir teilweise vielleicht so bei französischen Rappern manchmal, weil mein Französisch ist leider nicht auf dem Level, dass ich da alles verstehe. Und dann nimmt man die Musik natürlich anders wahr. Während es jetzt so ist, im Englischen, dass da schon so die eine oder andere Zeile manchmal sauer aufstößt oder einem generell eher auffällt, dass die Songs inhaltlich ein bisschen schwach auf der Brust sind. Aber gut, ich meine, wie gesagt, ich denke, das Album hat auf jeden Fall so seine Stärken und seinen Appeal. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie ich denke auf keinen Fall, dass es irgendwie für mich oder generell so irgendwie nachhaltig hörbar und gut altert, wie das jetzt zum Beispiel House of Balloons gemacht hat. Ich finde auch, dass man könnte das ganze Ding gut mal kürzen. Locker um die Hälfte. Auch wenn Jill und ich wahrscheinlich da ein bisschen uns nicht einig sein würden, was da rauskommt. Bei was jetzt? Weil aber wenn du die Hälfte kürzt, wirst du bei 15 Minuten so. Ich meine, was okay ist, ich finde dass EPs öfters veröffentlicht werden sollten. Ja. Aber wäre dann schon kurz, ne? Hat er nicht noch eine EP gemacht vorher? Ich habe irgendwas gelesen. Ja, 2013 hat er eine EP gemacht. Aha, okay. Und jetzt kommt jetzt auch bald irgendwas Neues raus. Also es ist jetzt, schon die erste Single gedroppt zu irgendwas Neuem. Ist der doch, der ist doch bestimmt schon inzwischen auf einem Major-Label gesigned und so fit gemacht für die Latino-Population in den USA und so für solche Mogolle. Boah, das hatte nicht so einen großen Impact. Nicht? Okay, krass. Das ist eigentlich ziemlich unbekannt, auch dieses Projekt hier. Okay. Und das wurde auch nicht so von A$AP Rocky gepusht. Mhm. Und er war auf Pitchfork so einer der besten Newcomer. Mhm. Aber ansonsten, große Namen haben ihn nicht so endorsed. Das ist nicht so wie bei The Weeknd. Okay, krass. Ich hätte auch gedacht, dass er jetzt sehr viel mehr bekannt ist. Wahrscheinlich auch, weil es so rund klingt alles. Mhm. Wir haben mich jetzt auch überrascht, auf jeden Fall. Das hatte ich jetzt nicht so, ich habe mich da jetzt nicht so reingelesen in seine Vita. Außer diese kurze Wikipedia-Eintrag. Ja. Okay. Ich denke, im Endeffekt ist es interessant zu sehen, dass es eben so eine weitere Richtung ist, die schon noch im Genre Alternative R&B anzusiedeln ist, aber auch wieder irgendwie was anderes und ein neues Element hat. Das und Killela repräsentieren halt so ein bisschen so die verschiedenen Pole vielleicht auch, zu denen man gehen kann oder zu denen man zumindest tendieren kann. Aufbauend auf so den Pionieren des Genres. Und das ist interessant zu sehen. Und natürlich immer noch nicht am Ende der Fahnenstange. Mhm. Also schaut man sich beispielsweise das neue Album von Dirty Projectors an, das auch ganz klar irgendwie diesen Neo-R&B-Einfluss hat, aber doch nochmal viel weirder und komischer ist, sind dem Ganzen, denke ich, keine Grenzen gesetzt. Und ich denke, wir haben heute irgendwie einen ganz, ganz, ganz coolen Überblick gehabt und hoffe, dass die Zuhörer das auch so sehen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Bring the 707. Two puffs for the lady who be down for that. Whatever, together, bring your own stash of the greatest. Trade it, roll a dub, burn a dub, cough a dub, taste it. Then watch us chase it. With a handful of pills, no chases. Jaw clenching on some supersized papers. She bad in a headband. Escaping, the van is a wonderland. And it's 6:30. Read skies, cause time don't exist. And when the stars shine back to the crib, superstar lines back at the crib. And we could test out the tables. We got some brand new tables. All glass and it's 4 feet wide. But it's a must to get us 10 feet high. She give me sex in a handbag. I get her wetter than a wet net. And no clothes.